Аллилуйя. Аллилуйя. Скажи аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Danke dir, Herr. Давай еще раз помолимся. Можно громче? Lass uns noch mal beten, bitte. Спасибо, папочка, за этот чудесный день. Danke dir, Papa, für diesen wundervollen Morgen. Скажи со мной, Иисус. Sag mit mir, Jesus. Ты лучший. Du bist der Beste. Я люблю тебя. Ich liebe dich. Ты лучший в моей жизни. Du bist der Beste in meinem Leben. Благослови мой разум сегодня. Segne bitte heute meinen Verstand. Открой его. Öffne ihn. Чтобы понимать тебя. Um dich zu verstehen. Чтобы понимать твою волю. Um deinen Willen zu verstehen. В моей жизни. In meinem Leben. Прославься, Господь. Bitte verherrliche dich in unserem Leben. В этом служении. In diesem Gottesdienst. Спасибо тебе. Danke dir, Herr. Amen. Amen. Amen. Amen. О, Господь. О, Herr. Спасибо Богу. Danke Gott. Спасибо Лене. Спасибо прославление. Danke an unsere Lobpreisgruppe. И вот so gut drauf heute. Halleluja. Wir были сегодня классные. Und ich hoffe, wir werden sie noch singen hören. Я надеюсь, мы еще будем слышать, как они поют. Okay, meine Frau kann auch noch weiter reden. Моя жена тоже может дальше говорить позже. Мне очень нравится слушать. Мне очень, ich liebe es sehr, sie zu hören. Для меня нет ничего лучшего. Für mich gibt es nichts Besseres. Чем слушать мою жену. Um meiner Frau zuzuhören. Ты не поверишь. Das glaubst du gar nicht. Пару лет назад это было по-другому. Vor paar Jahren war das ganz anders. Но сейчас это так классно. Aber heute ist es wirklich klasse. Halleluja. Halleluja. И вообще всех тех слушать, кто у нас в церкви. Und überhaupt alle zuhören, die in der Gemeinde sind. Когда они здесь что-то говорят. Wenn sie etwas hier sprechen. Это такая радость. Es ist so eine Какое Freude. Счастье. Es ist ein Glück. Смотреть на лица вот здесь поющих. Hier auf die Gesichter von den Singenden zu sehen. Я понимаю чуть-чуть Яна. Ich verstehe ein bisschen den Johannes. Когда он говорит, для меня нет больше радости. Für mich gibt es keine größere Freude. Чем видеть, как дети мои ходят в истине. Als zu sehen, wie meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Это радость. Wow. Das ist Freude. Wow. Бог хороший. Gott ist gut. Alle Zeit. Amen. Amen. Amen. Amen. Знаешь, когда мне Бог дал эту тему? Weißt du, als Gott mir dieses Thema aufs Herz gelegt hat? Grenzenlos. Grenzenlos. Я еще услышал три сферы. Ich habe noch drei Sphären gehört. О которых следует говорить. Über die es notwendig ist zu reden. И где Бог не ограничил нас. Und wo Gott uns nicht begrenzt hat. Дух. Den Geist. Твой дух. Dein Geist. Твоя вера. Dein Glaube. И твой разум. Und auch dein Verstand. И нас ограничивают здесь люди. Und uns begrenzen hier die Menschen. Ты сам себя ограничиваешь. Du selbst begrenzt dich. Но Бог тебя в этом не ограничивает. Aber Gott begrenzt dich nicht darin. Поэтому мы будем развиваться в этом больше и больше. Deswegen werden wir uns weiter und weiter entwickeln darin. И дух. Und der Geist. И вера. Und der Glaube. И твой разум. Und auch dein Verstand. И никто не сможет помешать жаждущему человеку. Und keiner wird den hungernden Menschen daran hindern. Он проломает все границы. Er wird alle Grenzen durchbrechen. Человек жаждущий разрушит все препятствия. Ein Mensch, der durstet und hungrig ist, er wird alle Hindernisse zerstören. Он будет развивать свою веру. Er wird seinen Glauben weiterentwickeln. Он будет иметь сильный, способный дух. Er wird einen starken und einen fähigen Geist haben. И он вытащит свой разум на небесный уровень. Und er wird seinen Verstand auf die himmlische Ebene rausholen. Именно вытащит. Er wird es rausholen. Скажи, вытащит. Sag mit mir, rausholen. Нам нужно вытаскивать свой разум. Wir müssen unseren Verstand rausholen. Вытаскивать его из болота материализма. Wir müssen ihn aus diesem Sumpf des Materialismus rausholen. Из болота суеты. Aus dem Sumpf der Hektik. Из болота всего этого хаоса, который вокруг тебя. Aus dem Sumpf von diesem ganzen Chaos, was um dich herrscht. Из болота информационного мусора. Aus dem Chaos von diesem Informationsmüll. Знаешь, это наша задача. Es ist unsere Aufgabe. И Библия говорит, что поскольку они не заботились иметь Бога в разуме. Und die Bibel sagt, weil sie sich nicht darum gesorgt haben, Gott in ihrem Verstand zu haben. То есть твоя задача. Also deine Aufgabe. Моя задача. Meine Aufgabe. Это дал тебе Бог заботу. Gott hat dir diese Sorge gegeben, Мы diese слышали, Aufgabe. Что нам не надо заботиться, правда? Ihr habt gehört, dass wir uns nicht sorgen sollen, nicht wahr? Но одну заботу он нам дал. Aber eine Sorge hat uns doch gegeben. Имей меня в разуме. Du sollst mich in meinem Verstand, in deinem Нужно иметь Бога в разуме. Wir müssen Gott in unserem Verstand haben. Уже все остальное оно заполнит тебя автоматически. Denn alles andere wird dich automatisch füllen. Но Бога нужно внутри себя все время возбуждать. Aber Gott muss man immer wieder in sich rein nehmen und ihn immer wieder dazu anregen. Петр говорит: "Я возбуждаю у вас чистый смысл напоминанием." Petrus sagt: "Ich errege euren oder ich rege euren Verstand auf durch напоминание. Durch die Erinnerung. Знаешь, нам нужно вот это постоянное качание мозгов. Weißt du, wir brauchen diesen immer wieder diesen Training für unseren Verstand. Так как мускулы качаешь. So wie du deine Muskeln trainierst. Разум нужно закачивать в него хорошее. Also in Verstand musst du immer wieder etwas Gutes rein trainieren. И может быть ты скажешь: "Ну давай что-то новое, давай что-то новое." Vielleicht kannst du mir sagen und mich fragen: "Gib mir was Neues." Знаешь, я хожу каждый день. Weißt du, ich gehe jeden Tag 6-7 километров. 6-7 Kilometer. Спортивной ходьбой. Sportlichen Gang. И у меня постоянно один маршрут, ну почти один маршрут. Also ich habe meistens immer dieselbe Route. И можно сказать: "Ну что вообще, что ли? Зачем тебе один и тот же маршрут?" Und man kann sagen: "Hey, wieso läufst du immer wieder dieselbe Route?" Но дело не в маршруте. Aber die Sache liegt ja nicht darin, dass es dieselbe Route ist. Дело в том, что я переставляю шаги. Sondern die Sache liegt darin, also der Sinn liegt darin, dass ich meine Füße hin bewege. Amen. И когда ты приходишь каждую среду, каждое воскресенье в церковь, вроде бы одно и то же. Und wenn du mittwochs und sonntags kommst, irgendwie schaut das alles so gleich aus. Хотя это гораздо не так. Wobei das absolut nicht so ist. Совершенно не одно и то же. Das ist absolut nicht alles каждое dasselbe. Служение абсолютно другое. Аллилуйя. Denn jeder Gottesdienst ist absolut anders. Но именно когда ты приходишь, ты качаешь свою духовную Aber силу. Genau, wenn du hierher kommst, dann trainierst du deine Muskeln. Так знают все спортсмены, которые ходят, занимаются в фитнесе. Das machen genau so alle Sportler, die in Fitness gehen. И нам нужно вытаскивать свой разум. Und wir müssen unseren Verstand rausholen. Из этой суеты. Aus dieser Hektik. Слава Богу за это место. Und Gott sei Dank für diesen Ort. Оно и есть место фитнеса. Das ist der Ort der Fitness. Для твоего духа. Für deinen Geist. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаешь, я сам родился в христианской семье. Weißt du, ich bin selbst in einer christlichen Familie aufgewachsen. И мой разум пропитан Словом Божьим. Und mein Verstand ist mit dem Wort Gottes durchdrängt. С детства. Von Kindheit auf. Я очень много знаю наизусть Библию. Ich weiß sehr viele Bibelstellen auswendig. Если кто-то цитирует Библию, я знаю примерно, что там и как там. Wenn jemand aus der Bibel etwas zitiert, dann weiß ich ungefähr, wie so das alles ist. Знаешь, но мне тоже нужно вытаскивать свой разум. Aber weißt du, ich muss auch meinen Verstand rausholen. Из этого болота. Aus diesem Sumpf. Потому что я чувствую, какой он аналитический, этот разум. Denn ich fühle, wie analytisch mein Verstand ist. Он такой логичный. Der ist so logisch. И он мешает часто. Und er stört öfters. Чтобы дела Божьи, чудеса Божьи происходили. Damit Gottes Wunder geschehen können. Пропитывай Словом Божьим. Deswegen, du sollst deinen Verstand mit dem Wort Gottes auffüllen. Я вспомнил вчера, как в Германии была передача. Ich habe mich daran erinnert, wie in Deutschland mal so eine TV-Sendung war. Это была передача, называлась Библ-квиз. Die hat geheißen Bibelquiz. Представляешь, в 90-м году. Stell dir vor, in den 90er. Когда мы приехали в Германию. Wo wir gerade nach Deutschland gekommen sind. На одном из ведущих каналов. Aus auf einem der leitenden Kanäle, also wichtigen Kanäle. Я думаю, что это было ProSieben. Я не знаю, есть такой канал еще или нет. Ich denke, das war ProSieben. Ich weiß nicht, ob diesen TV-Kanal noch gibt oder nicht. Но там была передача. Aber dort gab es eine TV-Sendung. Библ-квиз. Bibelquiz. Представляешь? Stell dir vor. Там говорили о Библии. Man sprach dort über die Bibel. Там могли люди получить приз, я не помню, ну какая-то такая хорошая сумма была. Dort konnten die Menschen sogar einen Preis gewinnen. Ich glaube, das war sogar ein guter Preis, ungefähr um 10.000 D-Mark. Да, и можно было выиграть, если ты знаешь Библию. Und man konnte gewinnen, wenn du Bibel gut kanntest. И кто там был, ты знаешь, это не были пожилые люди. Und weißt du, wer dort war? Dort waren keine alten Leute. Со всей Германии съезжались молодежь. Von ganz Deutschland kamen dort junge Leute hin. Это была молодежная передача. Das war eine Jugendsendung. Подростки приезжали. Es kamen Teenager dazu. И они соревновались в знаниях Библии. Und die haben so einen Wettbewerb untereinander gehabt und nach dem, was sie so aus der Bibel wissen. Это не был христианский канал. Ich möchte unterstreichen, das war kein christlicher Kanal. Был обычный канал, ProSieben, по-моему. Das war ein gewöhnlicher TV-Sender, ich glaube, das war ProSieben. Знаешь, сегодня это невозможно представить. Weißt du, heute kann man das absolut nicht mehr vorstellen. О чем это говорит? Wovon spricht das? О том, что мир секуляризируется все больше и больше. Dass die Welt immer wieder dass die Welt immer mehr und mehr säkularisiert wird. Я почему вспомнил, потому что я знал, что если я туда попаду, я выиграю все 10 тысяч сразу. Warum ich mich erinnere, denn ich wusste, wenn ich dort in diese TV-Sendung dabei wäre, dann hätte ich alle 10.000 D-Mark gewonnen. Я уже почти подал заявление. Ich habe sogar mich fast angemeldet. Несмотря на то, что мой немецкий был тогда очень плохой. Obwohl mein Deutsch damals noch ziemlich schlecht war. Но я слушал, как они отвечают, эти молодые люди. Aber ich habe gehört, wie diese jungen Leute geantwortet haben. Как они не знают Библию. Wie sie die Bibel eigentlich gar nicht kennen. Я знал, что с моим немецким я прекрасно выиграю все на свете там. Aber ich wusste, dass ich mit meinem Deutsch trotz allem alles gewinnen würde. Вдруг они закрыли передачу. Und plötzlich haben sie diesen TV-Send, also diese Sendung praktisch vom da. Weg abgenommen. Жалко. Beziehungsweise abgeschalten. Жалко. Schade. А давай включим Колоссянам 3 глава 2 стих. Lass uns mal Kolosser 3, 2 einschalten. О горнем помышляйте, говорит Павел, а не о земном. Der Paulus sagt, wir sollen unsere Gedanken auf die himmlische Welt ausrichten und nicht auf die irdische. Горнем. Über die himmlische Welt. Небесном, да, да, да. Also über das himmlische. Если ты не заботишься о горнем, weißt du, wenn du über das himmlische dich gar nicht sorgst, то разум становится земным. Dann wird dein Verstand irdisch. А земной разум это всегда плотской человек. Und ein irdischer Verstand bedeutet, ist gleichzustellen mit einem fleischlichen Christ. Всегда. Immer. Скажи всегда. Sag mit mir immer. Плотской человек это также всегда суета. Ein fleischlicher Mensch ist immer bedeutet immer Hektik. Да, да, да. И это всегда скукота. Und das ist immer Langeweile. Как один человек купил билет на корабль в Америку? Wie mal ein junger Mann ein Ticket gekauft hat nach Amerika auf ein Schiff. Es war schon sehr, sehr lange her. Er hat gespart dafür, weil er sehr arm war. Und als alle in Restaurants gegangen sind, hat er trockenes Brot gegessen in seiner Kabine. Hat ein paar Konserven mitgenommen. И вот уже приплывают они в Америку. Und so kommen sie fast nach Amerika. Последний день. Der letzte Tag. И он идет опять в свою каюту. Und er geht wieder in seine Kajüte. А его приглашают в ресторан. Und er wird in ein Restaurant eingeladen. Говорят, пойдем покушаем. Und er sagt, komm, lass uns mal essen. Он говорит, о, не, я бедный, я себе не могу это позволить. Er sagt, nein, nein, ich bin ziemlich arm, ich kann mir das nicht leisten. Он говорит, да ну ты че? Und er sagt, hey, echt? Это было все включено в билет. Das war doch alles in deinem Ticket inbegriffen. All-inclusive у тебя билет. Du hattest ein Ticket, der all-inclusive war. А ты не знал. Und du hast es nicht gewusst. И он помчался все там доедать за все. Und er ist gerannt ins Restaurant, um alles dort zu essen. Все, что он не успел попытаться доесть. Alles, was er vorher nicht geschafft hat zu essen, hat er versucht an dem Tag zu essen. Я не хотел бы попасть на небеса. Weißt du, ich möchte gerne in den Himmel kommen. Не хотел бы попасть на небеса и узнать. Also ich würde nicht gerne in den Himmel kommen, wenn ich vorher nicht wissen узнать, würde, что это было включено, и это было включено, и это было. Um nicht zu erfahren, dass dort alles inklusive ist, all inclusive ist. Да, я провел здесь скучную, серую, безрадостную жизнь. Und ich habe hier auf der Erde so ein langweiliges und graues Leben gehabt. Как все. Wie alle. Это было бы печально. Das wäre sehr, sehr traurig. Я вообще привык с детства думать не как все. Und eigentlich habe ich von Kindheit auf gelernt, nicht so zu denken wie alle anderen. Не делать не так, как все. Und auch nicht so zu handeln wie alle anderen. Я понял, что Богу это нравится. Ich habe begriffen, dass es Gott gefällt. Я это вижу. Ich sehe das auch. И небеса – это страна победителей. Und der Himmel ist ein Land der Sieger. Это страна нестандартных людей. Das ist ein Land von nicht standardmäßigen Menschen. Которые не мыслят так, как все. Die nicht so denken wie alle anderen. Они выходят за пределы обычного мышления. Sie gehen über das gewöhnliche, gewöhnlichen Verstand oder gewöhnliche Gedanken hinaus. Они ненормальные. Sie sind nicht normal. Они не соответствуют нормам этого мира. Sie entsprechen nicht den Normen dieser Welt. И они очень интересные люди. Aber sie sind interessante Menschen. Те, которые на небесах. Die Menschen, die im Himmel sind. Очень продвинутые. Das sind Menschen, die sehr fortschrittlich sind. Крутые, по-настоящему люди. Das sind richtig coole Menschen. Знаешь, у нас на небесах будут свои компании. Weißt du, und im Himmel werden wir unsere Firmen haben? Компании, просто общение. Also, wir werden unsere Klicken. Wir werden unsere Klicken haben. Тусовки. Also dort, wo wir miteinander Gemeinschaft haben. Да, будут свои компании по интересам. Also es werden so Interessensgruppen dort sein. Я уверен, что будет, конечно, большущее богослужение. Ich bin auch mir sicher, dass es ein riesen Gottesdienst sein stattfinden wird. Всем прийти туда. Und jeder wird die Möglichkeit haben, dorthin zu kommen. Но естественно, у нас будет общение по группам. Aber selbstverständlich werden wir auch Gemeinschaft in den Gruppen haben. Это будет группа интересов, как ты хочешь, кому ты хочешь. Und das wird eine Gruppe der gleichen Interessen sein, so wie du es möchtest. Мы будем играть в свои игры. Wir werden unsere Spiele spielen. И это не будет Monopoly или Uno. Und das wird nicht Uno oder Monopoly sein. Но это будет что-то интереснее. Aber es wird wesentlich interessanter sein. Например, кто слетает быстрее на Марс? Zum Beispiel, wer fliegt schneller auf Mars? Или кто создаст, oder wer schneller? Да, кто создаст самый оригинальный сад? Wer wird das originellsten Garten pflanzen können? Also das werden solche kreativen Spiele sein. Возможно, Бог будет раздавать планеты. Womöglich wird Gott auch die Planeten verteilen. Да, почему нет? Ja, wieso nicht? Их хватит на всех, по-моему. Ich denke, es wird für jeden reichen. И там можете строить свой город. Und dann kannst du dort deine Stadt bauen. Короче, вот вечерами у нас будет общение. Also abends werden wir Gemeinschaft haben. И у меня большой список людей, к которым я хотел бы сходить в гости. Und ich habe eine Riesenliste von Menschen, die ich gerne besuchen würde. Ja, gerne. У меня есть большой список. Also ich habe eine große Liste. Я знаю, что, но мне будет очень интересно с ними. Also ich weiß, dass ich eine sehr interessante Zeit haben werde mit diesen Menschen. У меня куча вопросов к ним. Ich habe auch 1000 Fragen an Sie. У меня куча вопросов. Ich habe 1000 Fragen an Sie. Это будет очень интересно. Und das wird ziemlich interessant sein. Но я спросил себя. Aber ich habe mich selbst gefragt. А им будет интересно со мной? Wird das Ihnen interessant sein mit mir? А им-то будет интересно? Werden Sie Interesse haben an mich? An Знаешь, вот мы сидим вместе. Also stell dir vor, wir sitzen zusammen. Они общаются. Sie unterhalten sich. Рассказывают друг другу те вещи, которые они пережили с Богом. Erzählen die Dinge, was sie so mit Gott erlebt haben. А я такой нервно курю в сторонке. Und ich sitze so an der Seite und rauche nervös. Не курю, извините. Natürlich, ich also. В небесах, я думаю, курить мы не будем. Ich denke, im Himmel werden wir nicht rauchen. Есть такое выражение просто, да. Aber es gibt so eine so ein Witz oder Spaß. Короче, я нервно сижу в сторонке. Also, kurz gesagt, ich sitze so an der Seite und bin total nervös. И не знаю, что рассказать. Und weiß nicht, was ich erzählen soll. Представляешь, там рассказывают люди. Stell dir vor, dort erzählen Menschen. Как они прогоняли верою армию чужих. Wie sie durch den Glauben die Armee der Fremden verjagt haben. Это Библия говорит. Da sagt uns die Bibel. А другой говорит, я пожар потушил верою. Und der andere sagt, ich habe durch den Glauben den Brand gelöscht. Да, а третий говорит, Бог закрыл пасти львов, я сидел рядом с ними, гладил их за шкирку. Und der dritte sagt, Gott hat den Maul von den Löwen zugemacht und ich saß nebendran und habe sie gestreichelt. Я сижу, у меня у самого как у льва пасть открыта. Und ich sitze selber so mit dem offenen Mund und höre ihnen gespannt zu. Мне все интересно. Mich interessiert alles. И вдруг Илия поворачивается ко мне. Und plötzlich dreht sich der Elia zu mir. Говорит, а ты, Генри, что расскажешь? Und fragt mich, Генри, und was erzählst du denn? Как ты тоже летал на небесной колеснице? Wie du auch mit den himmlischen Wagen geflogen bist? А я ему только про свой Мерседес могу рассказать. ich kann ihm nur über meinen irdischen Mercedes erzählen. Но он летать не умеет. Es kann nicht fliegen. Илия скажет, слабо, Генри. Der Elia wird sagen, Henry, das ist nichts, das ist schwach. Слабо. Das ist schwach. Что ты расскажешь своей компании? Was wirst du deiner Clique erzählen? Слушай, надо об этом думать. Hör zu, man soll sich schon Gedanken darüber machen. Уже сейчас. Schon jetzt. Написано, о горнем помышляйте. Es steht ja geschrieben, wir sollen über das Himmlische nachdenken. Что ты будешь рассказывать своей компании? Was wirst du in deiner Clique den Menschen erzählen? Как я на работу ходил. Wie ich auf die Arbeit gegangen bin. Они улыбнутся. Sie werden dich anlächeln. Как я детей воспитывала. Wie ich die Kinder erzogen habe. Они скажут, все детей воспитывали. Dann werden sie antworten, alle haben die Kinder erzogen. Как я за мужем ухаживала. Wie ich meinen Mann umsorgt habe. На кухне готовила. Wie ich in der Küche gekocht habe. Они скажут, und sie sagen, расскажи что-нибудь интересное. Erzähl etwas Interessanteres. Что ты с Богом пережила? Was hast du mit Gott erlebt? Какие чудеса у тебя были? Welche Wunder hast du gehabt Сколько mit ihm? Людей ты привела к Иисусу? Wie viele Menschen hast du zu Jesus gebracht? И вдруг такое у нас. Und plötzlich kommt die Stille. Я думаю, кто возьмет меня в свою небесную компанию? Ich habe mir so die Gedanken gemacht, wer nimmt mich in seine himmlische Clique auf? Кто возьмет тебя в свою небесную компанию? Wer wird dich in seine himmlische Clique hineinnehmen? Знаешь, мы играли когда-то, думаю, что до сих пор играют так. Ich denke, wir haben gespielt und es wird immer noch so gespielt. Футбол или, например, волейбол. Zum Beispiel Fußball oder Volleyball. Когда компания людей большая. Wo eine große Clique da ist. И назначают двух тренеров. Und man, es werden zwei Trainer ausgewählt. И вот тренеры имеют право выбирать из компании. Und die Trainer sind, haben das Recht, aus der Clique die Menschen auszuwählen. Кого они выбирают? Und wen wählen sie denn? Самых сильнейших они выбирают. Die wählen natürlich die Stärksten raus. Которые умеют играть. Die fähig sind zu spielen. А в конце остаются пару людей такие, они еще никому не принадлежат. Und am Schluss bleiben noch paar Leute übrig, die zu niemandem gehören, so die Schwächsten. Смотрят, возьми меня, возьми меня, возьми меня. Sie stehen aber da und sagen, komm, nimm mich auch. И тот говорит, ну ладно, ладно, иди. Und dann sagt der Trainer, komm, okay, dann komm mit. Я думаю, вот кто возьмет тебя в свою компанию? Und so denke ich mir, wer nimmt dich denn in deine Clique, in ihre Clique auf? Кто возьмет меня в свою команду? Wer nimmt mich in seine Gruppe mit rein? Буду ли я всегда тем последним, на которого говорят, ну ладно, давай, давай, заходи. Werde ich immer dieser Letzte sein, zu dem man dann sagt, na komm, okay, du kannst auch mit. Или я буду числить тех, с кем интересно общаться. Oder bin ich in der Anzahl von denen Menschen, mit denen es interessant ist, sich zu unterhalten? Слушай, это задача. Hör zu, das ist eine Aufgabe. Нужно думать. Man soll sich schon die Gedanken darüber Кто machen. Кто возьмет тебя в свою команду на небесах? Wer wird dich in seine Clique aufnehmen im Himmel? С кем ты будешь общаться там? Mit wem wirst du dich dort unterhalten? Я думаю, что Господь помилует некоторых людей. Ich denke, dass der Herr manche Menschen begnadigen wird. И создаст для них спальный район. Und wird für sie ein Schlafgebiet einrichten. Потому что они все время спали на земле. Weil sie auf der Erde immer geschlafen haben. Und der Herr würde dann sagen, okay, dann lass ihn noch weiter schlafen. Das wird so ein Schlafgebiet sein. Da werden dort alle die dabei sein, die Gottesdienst verschlafen haben. Oder in ihrem Dienst geschlafen haben. Oh Herr, hab Gnade mit uns. Weißt du, dass der Herr sehr streng ist, was die Verspätungen anbetrifft? Amen. Помнишь, 10 дев? Kannst du dich erinnern an die 10 Jungfrauen? Пару девчонок опоздало. Paar Mädels sind zu spät gekommen. У них были причины. Sie hatten schon ihre Gründe. Они были на базаре. Sie waren auf dem Bazar. И они пришли. Und sie kamen. Говорят, пусти нас. Und haben gesagt, komm, lass uns rein. Он даже дверь не открыл. Er hat ihnen nicht einmal die Tür aufgemacht. Я никогда не знал вас. Und sagte zu ihnen, ich habe euch nie gekannt. Вовремя надо быть. Man soll immer rechtzeitig da sein. Halleluja. Это ответственность. Es ist eine Verantwortung. Нам нужно изменяться. Wir müssen uns verändern. Нужно обновляться. Wir sollen uns erneuern. Если хочешь что-то новое, wenn du etwas Neues erleben möchtest, начинай с мыслей. Dann solltest du mit deinen Gedanken beginnen. Мысли. Du sollst mit deinen Gedanken beginnen. Есть проблема, однако. Aber es gibt doch noch ein Problem. Люди не хотят что-то новое. Die Menschen wollen nichts Neues. Ну, они, может быть, хотят новое. Sie wollen vielleicht doch was Neues. Но не хотят думать об этом. Aber sie wollen sich keine Gedanken darüber machen. Люди вообще не хотят думать новое. Die Menschen wollen überhaupt über nichts Neues sich Gedanken machen. Люди не любят думать. Die Menschen lieben es nicht zu denken. Хотя все уверены, что они точно думают. Obwohl viele davon überzeugt sind, dass sie denken. Но большинство людей не думает. Aber die meisten Menschen denken nicht nach. Знаешь, был такой Бернард Шоу. Weißt du, es gab einen Bernhard Shaw. Исландский писатель и драматург. Das war ein isländischer Dichter. Да, драматург. Und Dramaturg. Он сказал, говорит, 2% людей думают. Er hat gesagt, 2% der Menschen denken nach. 3% людей. 3% der Menschen. Думают, что они думают. Denken, dass sie denken. А 96 людей, 96% людей. Und 96% der Menschen. Скорее всего, умрут, чем начнут думать. Höchstwahrscheinlich sterben lieber, bevor sie anfangen zu denken. Эй, это известный писатель сказал, это не я. Das hat ein berühmter Dichter gesagt, das habe nicht ich gesagt. Его любят читать. Man liebt ihn und ehrt ihn. А зачем думать вообще? Wozu soll man überhaupt nachdenken? За нас уже все продумали. Es ist doch für uns schon alles durchdacht. Только Google открывай, Siri спрашивай, все будет. Du kannst nur einfach Google aufmachen und Siri fragen und das ist alles erledigt. Зачем думать? Википедия уже все знает. Wieso soll man nachdenken? Википедия weiß doch alles. И в телевизоре тоже все знают. Что думать? Und im Fernseher weiß auch jeder alles. Wozu dann denken? И вот люди-то все думают, что они думают. Und alle Menschen denken, dass sie denken. На самом деле они переняли установки других людей. Tatsächlich haben sie die Einstellungen der anderen Menschen übernommen. Они живут за счет других мозгов. Sie leben aufgrund dessen, was die anderen denken. И не замечают этого. Und merken das gar nicht einmal. И если кто-то хотя бы 2% в своей жизни установок поменял, und wenn jemand in seinem Leben wenigstens 2% von seinen Einstellungen verändert hat, тех установок, которые у него здесь, von den Einstellungen, was er so in seinem Gehirn hat, которые он автоматически перенял от людей, dass er automatisch von anderen Menschen übernommen hat, от родителей, von den Eltern, от учителей, von den Lehrern, от друзей, которые во дворе были, von den Freunden, die im Hof so waren, от твоего медиа, интернета, von deinen Social Media. Если кто-то поменял хотя бы 2% этих установок, wenn jemand wenigstens 2% von diesen Einstellungen verändert hat, для меня это уже герой. Ist das für mich schon ein Held. Потому что таких очень мало. Denn solche Menschen sind sehr, sehr wenige. И, ладно бы это были хорошие установки, знаете. Das wäre gut, wenn das gute Einstellungen wären. От хороших людей. Von guten Menschen. Из Библии. Aus der Bibel. От настоящих христиан. Von den echten Christen. Но часто то, что вот у нас здесь, это деструктивные установки. Aber oftmals das, was wir hier haben, sind destruktive Einstellungen. Разрушительные вещи. Das sind zerstörerische Dinge. И поэтому так важно вдохновляться историями людей Божьих. Deswegen ist es so wichtig, sich ermutigen zu lassen von den Geschichten aus der Bibel. Я так счастлив читать эти истории. Ich bin so glücklich, diese Geschichten lesen zu dürfen. Герои Библии. Von den Helden der Bibel. Успешные люди. Von diesen erfolgreichen Menschen. Они меняли себя полностью. Sie haben sich komplett verändert. Например, если история в первой Паралипоменон. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte aus 1. Chroniker. И когда ты открываешь вообще эту книгу, und überhaupt, wenn du dieses Buch öffnest, читаешь первую главу, du liest den ersten Kapitel, вторую главу, dann den zweiten Kapitel, третью главу, dann den dritten Kapitel, это практически огромное кладбище. Praktisch ist es ein Riesenfriedhof. Там только имена. Dort stehen nur Namen. Сплошной телефонный лист. Das ist wie ein Telefonbuch. Ты читаешь, du liest es, и ты понимаешь, это огромное кладбище. Und du denkst, dass es, du weißt, dass es ein Riesenfriedhof ist. Один родил другого. Einer hat den anderen geboren. Но нет никакой жизни. Aber es gibt dort kein Leben dahinter. Вроде жизнь была, родили другого. Irgendwie hatten sie das Leben, sie haben jemanden zur Welt gebracht. Детей-то имели. Sie hatten ja Kinder. А жизни не было. Aber es gab kein Leben. Пустая жизнь. Es war ein leeres Leben. Скучная, ужасно. Ein langweiliges Leben. Потому что у Бога не было ни одной строчки об этой жизни. Denn bei Gott gab es nicht einmal eine Strophe über dieses Leben. Три главы. Drei Kapitel. Там сотни имен. Da sind hunderte Namen. Но ни одной истории. Aber keine einzige Geschichte dahinter. Ни одной истории. Keine einzige Geschichte dahinter. Я думаю, ужас. Schrecklich. Уже это сегодня можно повторять и повторять. Denn heute kann man das immer wieder wiederholen. Эти имена можно перечислять дальше. Diese Namen kann man immer noch aufzählen. И не встретится ни одной истории. Und es wird keine Geschichte dort zu finden sein. Жил, родил. Es hat gelebt, hat jemand zur Welt женился, gebracht. Женился, вышла замуж. Hat geheiratet. Работала, ходила, суетилась. Hat gearbeitet, hat hektisches Leben gehabt. Помер человек. Und dann ist gestorben. Лопух вырос на могиле. Und dann ist ein Blümchen aufgewachsen auf dem Grab. Und das war's. Все? Ist das alles? А где жизнь была? Und wo ist dann das Leben? И вдруг, когда ты читаешь четвертую главу, und plötzlich, wenn du Kapitel 4 beginnst zu lesen, появляется история. Dort kommt eine Geschichte hervor. Внезапно. Plötzlich, откуда ни возьмись, von irgendwo, einfach один, plötzlich da, один мальчик рождается. Ein Junge kommt zur Welt. Мальчик рождается. Ein Junge kommt zur Welt. С проблемами причем. Und dabei mit Problemen. Мать его родила в скорбях, написано. Es steht geschrieben, dass seine Mutter unter Schmerzen ihn geboren hat. И поэтому она ему дала имя такое странное. Und deswegen hat sie ihm so einen seltsamen Namen gegeben. Проблемный мальчик. Ein Problemjunge. Фактически она назвала его Проблема. Eigentlich hat sie ihn genannt Problem. Kümmersöhnchen, так Kümmersöhnchen. Можно сказать. Представляешь, вот такое имя было у человека. Also stell dir vor, so einen Namen hat ein Junge gehabt. Явис его звали по-еврейски. Der hatte Явис gehabt. И эта история geheißen. Начинается так печально. Und es fängt so traurig an. Печально. So traurig an. Потому что она родила его в скорбях. weil sie ihn unter großem Leid geboren hat. А он фактически неудачник. Und er ist faktisch ein Loser. Loser. Но у этого лузера было большое страстное желание. Aber bei diesem Loser gab's einen leidenschaftlichen Wunsch. Смотри, он видел, он слышал, что его называют проблемой. Er hat gesehen, er hat gehört, dass man ihn als ein Problem genannt hat, als Kümmersöhnchen. Даже мама его называла проблема. Sogar seine Mutter hat ihn als Problem genannt. Проблема, иди кушать. Problem, komm, geh mal essen. Представляешь, вот такое каждый день слышать. Also stell dir das vor, das jeden Tag hören zu müssen. Это была установка от родителей в мозгах этого парня. Das war diese Einstellung von den Eltern in, im Verstand von diesem Jungen. Я проблема. Ich bin ein Problem. Представляешь, тебе в детстве мальчик какой-нибудь сказал, что у тебя кривые ноги. Stell dir vor, ein Junge in der Kindheit hat zu dir gesagt, du hast krumme Beine. И ты полжизни прячешь ноги под стол. Und dein halbes Leben versteckst du deine Beine unter dem Tisch. Потому что какой-то дурак сказал тебе это слово. Weil irgendein Depp dir so ein Wort gesagt hat. И ты принял установку, поверил в нее. Und du hast diese Einstellung angenommen und hast daran geglaubt. А тебе мать родная тебе каждый день говорит, ты проблема, ты проблема, ты проблема. Und hier sagt dir deine eigene Mutter, du bist ein Problem, du bist ein Problem. Знаешь, вот это установочка. Das ist eine echte Einstellung, die schlecht ist. Ее не разломаешь так просто. Die kannst du nicht einfach so kaputt machen. Это реальная проблема. Das ist ein reales Problem. Но! Aber вдруг ты читаешь. Plötzlich liest du, этот мальчик проблема, dieser Junge das Problem, начинает орать к Богу, fängt an zu Gott zu schreien, орать, der fängt an zu ihm zu schreien, орать, der schreit zu ihm hin, он не шептал, er hat nicht geflüstert, там написано extra воззвал, sondern dort steht extra geschrieben, dass er zu Gott angefangen hat zu schreien, и еще там такой, о, стоит впереди, о, скажи, о, sag mit mir, oh. Hey, он там орал. Er hat dort geschrien. Говорит, о! Er sagte, oh. Если бы ты благословил меня. Hey, wenn du mich segnen würdest. Бог, если бы. Gott, wenn du mich segnen würdest. И он говорит там такую фразу. Und er sagt dort so eine Phrase. Если бы ты распространил пределы мои. Wenn du meine Gebiete erweitert hättest. Пределы. Meine Gebiete. Он чувствовал пределы. Er hat diese Begrenzung der Gebiete gespürt. Ненавидел эти пределы. Und der Himmel hat dieses. Он ненавидел. Also er hasste diese Begrenzung. Я вис ненавидел эти границы. Я бец hasste diese Begrenzungen. Он ненавидел эту установку в мозгах. Er hat diese Einstellungen in seinem Verstand gehasst. Здесь есть люди, которые кое-что ненавидят в своей жизни. Es gibt hier Menschen, die etwas aus ihrem Leben hassen. Они ненавидят это. Я тебе поощряю в этом и говорю, ненавидь это дальше. Die hassen etwas und ich bring dir, ich sag dir nochmal, hasse es tatsächlich. Ненавидь этот комплекс в себе. Hasse diese Komplexe in dir. Ненавидь ее, этот комплекс. Hasse diesen Komplex in dir. Раздвигай свои пределы. Sondern erweitere deine Gebiete. Amen. То, что тебе кто-то лапшу на уши навешал, какой ты там был. Das, wenn dir jemand etwas gesagt hat in der Vergangenheit, wie du so bist und so weiter. Ненавидь эту ложь. Hasse, fange an, diese Lüge zu hassen. Типа, ты тупой, или so ungefähr, du bist einfach ein Dummkopf. Или ты Depp такой. Oder du bist so ein Depp. Или ты вообще никто. Oder du bist eigentlich nichts. Слушай, это все надо ненавидеть. Hör zu, all das musst du hassen lernen. Hassen, Amen. И выкинуть это все подальше. Und das so weit wie möglich wegschmeißen. Amen. Amen. Знаешь, нам надо молиться Господу. Weißt du, wir müssen zum Herrn beten. Говорит, раздвинь пределы мои. Und zu ihm zu sagen, erweitere meine Gebiete. Раздвинь, Господь. Erweitere, Herr. Знаешь, и Бог он это делает. Weißt du, und Gott tut es auch. Я, когда этот Явис помолился, und als dieser Jabez gebetet hat, произошло. Etwas passierte. Написано, он стал знаменитее всех братьев своих. Es steht geschrieben, dass er berühmter als alle seine Brüder geworden ist. Он вышел из этого из этой установки. Er ist aus dieser Einstellung rausgekommen, aus dieser Haltung. Halleluja. Halleluja. Он освободился. Er hat sich befreit. И стал знаменитее всех братьев. Und wurde berühmter als alle seine Brüder. Которые были все cool, и красавцы и прочее. Die alle gut ausgesehen haben, die cool waren. Und so weiter. А он проблемный стал знаменитее всех. Aber er als ein Kümmersöhnchen wurde zu einem berühmten Sohn. Когда ты читаешь эти истории, wenn du diese Geschichten liest, читает они не так вот, о, как классно, Бог может это сделать. Lese es nicht so, о, es ist klasse, dass Gott sowas tun kann. Но читает это так, о, Бог может это для меня сделать. Aber lese es so, о, Gott kann es auch für mich tun. Значит, это я смогу пережить. Amen. Dann kann ich das genauso erleben. Amen. Amen. Sag mit mir Amen. Давид был пастушком. Weißt du, David war ja ein Hirtenjunge. И его дома по головке вообще не гладили. Und weißt du, zu Hause hat man ihn nicht am Kopf gestreichelt. Вообще не гладили. Überhaupt nicht. Знаешь, дошло до того, что папаша не знал, что у него есть Давид вообще. Und es kam schon so hin, dass der Vater nicht mehr gewusst hat, dass er einen Sohn hat. Когда Самуил пришел и стал искать его детей. Als der Samuel gekommen ist und er hat begonnen, seine Kinder zu suchen. Он спрашивает, ну я, Иессей, где твои дети? Приводи их сюда. Und dann fragte Samuel und sagte, hole mal deine Kinder. И он стал их всех приводить, да. Und er fing an, alle Kinder zu sich zu rufen. И Самуил понимал, что не было одного, которого надо было бы. Und Samuel verstand, dass eine gefehlt hat. И вдруг он его спрашивает, есть еще кто-то у тебя? Und plötzlich fragte ihn und sagte, hast du noch jemand? И тот чешет затылок. Und der kratzt sich so am Hinterkopf. А, точно, был такой ja. Еще. Эй, ich hatte noch einen. Точно. Ja, genau, ich habe noch einen. Да, там он на пастбище там. Ja, dort ist er auf der Weide. То есть он в это время уже с медведями и со львами умел справляться, Давид. Also zur damaligen Zeit kam der David schon bereits mit Bären und mit Löwen zurecht. Но папаша про него даже не помнил. Aber sein lieber Papa konnte sich nicht einmal an ihn erinnern. Знаешь, сегодня модно в психологии все сваливать на свое детство. Weißt du, heute ist es modern in der Psychologie alles auf seine Kindheit zu schieben. Мама меня перекормила долго грудью. О, мама hat mich zu lange gestillt. Поэтому я такой балбес. Deswegen bin ich so ein Idiot. Или там меня не меняли часто эти Windeln. Oder vielleicht meine Pampers wurden nicht so oft gewechselt. Поэтому я такой агрессивный. Deswegen bin ich so aggressiv. Знаешь, все сваливают на детство сегодня. Weißt du, man schiebt alles heute auf die Kindheit. Я тебе скажу, вообще не важно, кто про тебя что говорил в детстве. Und ich will dir eins sagen, es ist absolut unwichtig, wer was über dich in der Kindheit geredet hat. Не важно. Es ist unwichtig. Ты можешь всегда стать другим. Du kannst immer anders werden. Самое важное, что Бог проговорил про тебя. Das Allerwichtigste, was Gott über dich gesprochen hat. Если Amen. Бог сказал, я Вису благословлю, значит, он благословен. Wenn Gott gesagt hat, ich werde Jabez segnen, dann wird er ihn auch segnen. Если Бог сказал, я помазал Давида. Wenn Gott gesagt hat, ich habe David gesalbt. Он станет помазанным. Dann wird er auch zu einem Gesalbten. Был царем Давида. Und er wurde zu einem König. И мы призваны быть царями, друзья. Und wir sind dazu berufen, meine Freunde, Könige zu sein. Я не устану тебе это говорить. Ich werde nicht müde, das dir zu sagen. Ты призван быть царем. Du bist berufen, König zu sein. Но так мало царей сегодня. Aber es sind so wenige Könige heute. Мало. So wenige. Одна из причин. Eine von den Gründen davon. Люди и христиане в том числе. Die Menschen und die Christen und auch unter anderem. Не любят думать. Mögen es nicht zu denken. Не любят думать. Die mögen es nicht nachzudenken. Знаешь, написано, что мудростью царствуют цари. Weißt du, steht geschrieben, durch die Weisheit herrschen die Könige. То есть нужно мудрость искать. Das bedeutet, dass man nach der Weisheit suchen muss. Чтобы царствовать в жизни. Zu herrschen als König im Leben. Царствуют те люди, которые приобретают мудрость. Diejenigen herrschen in ihrem Leben, wenn sie die Weisheit erlangen. А мудрость нужно покупать. Und die Weisheit muss man auch rauskaufen. Написано, что мудрость она сама про себя говорит. Die Weisheit über sich selbst spricht. Marie, schau her, in Притча 8, глава 18. In Sprüche 8, 17 steht das. Это мудрость говорит. Das spricht die Weisheit über sich selbst. Ага, очень интересно. Почитай эту главу. Also sehr interessant, lese mal diesen Kapitel durch. Там мудрость говорит от первого лица. Dort spricht die Weisheit in der ersten Person. И что она здесь говорит? Und was sagt sie hier? Она говорит, любящих меня я люблю. Sie sagt, ich liebe den, der mich liebt. Слышишь? Hörst du? Любящих меня я люблю. Diejenigen, die mich lieben, die liebe ich auch. А кто меня не любит? Und derjenige, der mich nicht liebt, я его тоже не люблю. Den liebe ich auch nicht. Понятно? Verstehst du? Кукиш покажу. Bekommst du nichts. Amen. Amen. То есть это дама с характером. Das ist eine Dame, die einen Charakter hat. Мудрость имеет характер. Weisheit hat ihren Charakter. Кто мудрость не любит, того мудрость не позовет. Derjenige, der die Weisheit nicht liebt, die Weisheit wird ihn auch nicht rufen. Там у мудрость не откроется. Dort wird sich die Weisheit auch nicht offenbaren. А кто ее любит? Aber derjenige, der sie liebt, там дальше написано, steht weiter geschrieben, тому она даст существенное благо. Dem wird sie Ansehen und Reichtum verleihen. Существенное. Und Besitz, also das, was du spürst, das, was du siehst. Это не 1000 евро на тебе. Das sind nicht nur 1000 Euro. Это существенное. Das ist etwas Wesentliches. Halleluja. Halleluja. И вот мудростью цари царствуют. Durch die Weisheit herrschen die Könige. Нужно приобретать мудрость. Man muss die Weisheit erlangen. Приобретать. Sie muss man erlangen, gewinnen. Изучать. Man muss sie erforschen. Искать. Studieren. Man muss danach suchen. Сегодня мудрость заменили знанием. Heute hat man die Weisheit durch das Wissen ersetzt. И думают, что в университете можно получить мудрость. Und man denkt, dass man in der Uni die Weisheit erlangen kann. Никогда в жизни. Niemals im Leben. Самые глупые по жизни люди часто профессора. Oftmals ist es so, dass die dümmsten Menschen die klügsten, die Professoren sind. Посади профессора в пустыню, он 5 минут там не выживет. Bringe mal einen Professor in eine Wüste, der wird dort 5 Minuten nicht überleben. Он все тебе расскажет про науку. Der wird dir alles über die Wissenschaft erzählen. Но про науку, как выжить, он не знает. Aber über die Wissenschaft, wie man überlebt, hat er keine Ahnung. Мудрость — это не знание. Denn Weisheit ist nicht das Wissen. Бабушка с 4-классовым образованием, она умнее, чем любой там академик. Eine alte Бывает. Oma, die nur plus 4 Klassen in der Schule hatte, ist wesentlich weiser als ein Akademiker. Когда у нее есть внуки, wenn sie Enkel hat, когда у нее есть там муж, дети, wenn sie einen Ehemann hat und Kinder hat, она мудрее, чем эти академики, dann ist sie viel weiser als diese Akademiker, которые часто бездетные, die oftmals keine Kinder haben, и несчастны. Und unglücklich sind. Мудрость, приобретай мудрость. Du sollst die Weisheit gewinnen, Слушай, erlangen. Тема сегодня, а? Was haben wir heute überhaupt denn für ein Thema? У меня тема была какая-то, я ее забыл. Ich habe irgendeine... Как? Да, точно. Wir haben heute ein Thema, die habe ich total vergessen. No Limit heißt sie. Да, да, наша тема называется сегодня «Без лимита». Unser Thema heißt heute No Limit. Без лимита. Тебе нравится? Ohne Limit. Gefällt es dir? Wow, мне нравится. Mir gefällt das. No Limit. Аллилуйя. Аллилуйя. И мозг, он может быть мусорной свалкой. Und unser Gehirn, unser Verstand kann als eine Müllhalde sein. А может быть порталом в небеса. Und kann wie ein Portal in den Himmel sein. И это так классно. Und es ist klasse. Важно вот этот мусор вычищать. Wichtig, dass man das entmüllt. А оно приходит автоматически к тебе. Das kommt automatisch zu dir. И ко мне тоже. Und zu mir auch. Конечно, каждый Natürlich, день. Jeden Tag. Как только открываешь свой Facebook. Sobald du deinen Facebook-Account aufmachst. Там столько мусора. О, dort ist so viel Müll. Schrecklich. Я его вообще почти не открываю. Ich öffne es fast gar nicht mehr. Instagram вообще не веду. Instagram-Account habe ich überhaupt nicht. Ты можешь рассказывать о том, что ты там проповедуешь. Молодец. Natürlich kannst du dort erzählen, dass du und damit den Menschen predigen. Я тоже хочу. Ich will das auch. Времени просто нет. Aber ich habe keine Zeit dafür. На такие вещи. Auf solche, für solche Dinge. Кроме того, я знаю, что благовестие работает прежде всего вот так больше. Und außerdem weiß ich, dass die gute Nachricht den Menschen nahezubringen funktioniert besser, wenn man das persönlich macht. Non-verbal. Non-verbal. Non-verbal. Знаешь, благовестие вообще коммуникация происходит больше всего non-verbal. Also die Kommunikation der Predigt oder der guten Nachricht passiert nonverbal. Без слов. Ohne Worte. Ты знал об этом? Hast du das gewusst? 80%. 80%. Как мы воспринимаем человека? Wie wir den Menschen annehmen? Это не по его словам. Das ist nicht nach seinen Worten. Это nonverbal. Sondern das passiert ohne Worte. И ты это знаешь в себе сам, просто не осознаешь. Du weißt es in deinem Innersten schon selber, aber du bist es dir nicht bewusst. Твоя интуиция, она работает гораздо больше, чем твой разум. Deine Intuition ist wesentlich stärker als dein Verstand. И также у людей в мире. Und genauso funktioniert das auch bei Menschen in der Welt. Nonverbal. Nonverbal. Когда они тебя видят в жизни. Wenn sie dich in deinem Leben sehen, когда они видят, как ты реагируешь на какие-то вещи, wenn sie sehen, wie du auf bestimmte Dinge reagierst, вот это влияет на них. Das beeinflusst sie. А не то, что я ему скажу, Иисус любит тебя. Und nicht das, wenn ich ihnen sage, Jesus liebt dich. Amen. Amen. Очень важно. Das ist sehr wichtig zu wissen. Non-verbal, как ты себя ведешь. Wie du dich ohne Worte verhältst. Реакция. Wie die Reaktion ist. Мимика. Wie deine Mimik ist. Wie du gestikulierst. Все это говорит гораздо больше, чем наши слова. All das spricht viel mehr aus als unsere Worte. Amen. Amen. Я могу сегодня вообще не проповедовать. Ich kann heute absolut nicht predigen. Пару слов сказал бы и все. Ich hätte nur ein paar Worte gesagt und das war's. И потом бы просто молился. Und dann hätte ich nur gebetet. И ходил бы по сцене. Und würde auf der Bühne hin und her gehen. И радовался в Господе. Und würde mich im Herrn freuen. И я знаю, что все были бы благословены. Und ich weiß, dass alle hier gesegnet sein все würden. Все были бы благословены. Alle wären gesegnet. Конечно, проповедь нужна. Natürlich brauchen wir Predigt. Слово нужно. Das Wort brauchen wir. Но не забывай вот эту вот вторую часть твоей жизни. Aber vergesse nicht diesen zweiten Teil von deinem Leben. И поэтому мудрость вот здесь вот. Deswegen ist ist die Weisheit, die hier ist. Мысли нужно внедрять в свой разум. Man muss die Gedanken in seinen Verstand platzieren. Божьи мысли загружать сюда. Gott seine Gedanken sollte man downloaden in deinen Verstand. И это нужно осознанно делать. Und das muss man bewusst machen. То есть бери время. Das heißt, nimm die Zeit. 5 минут, не надо полчаса. Du kannst 5 Minuten, du brauchst nicht unbedingt eine halbe Stunde. Я говорю о том, что тебе час читать каждый день Библию. Ich sage nicht davon, dass du jeden Tag eine Stunde Bibel lesen sollst. Нет. Nein. 3 минуты. Das reicht auch 3 Minuten. 5 минут. 5 Minuten. Одень наушники утром. Zieh Kopfhörer an in der Früh. Послушай что-нибудь из Библии. Hör etwas aus der Bibel. Вечером послушай. Dann hör etwas am Abend. Просто послушай. Hör einfach zu. Ты же гулять ходишь? Du gehst doch spazieren bestimmt. Так, надень наушники в следующий раз. Dann nimm nächstes Mal deine Kopfhörer mit. И послушай Библию. Und hör die Bibel. Загрузи чуть-чуть сюда. Tu etwas mal aufladen. В твоем разуме. Dass du das in deinen Verstand auflädst. И что-то происходит там. Und etwas passiert dort. Вот эти тараканы, которые мы насобирали. Diese Kakerlaken, was wir so gesammelt haben. На них нужно слово Божие. Die muss man mal mit dem Wort Gottes besprühen. И они разбегаются. Und sie rennen auseinander. Знаешь, если мы не будем делать, weißt du, wenn wir sie nicht besprühen werden, там еще к тараканам еще мыши присоединятся. Dann werden zu den Kakerlaken noch die Mäuse dazu sich gesellen. А где мыши, там уже и болезни придут. Und dort, wo die Mäuse sind, dort sind auch schon die Krankheiten. Где мусор, там будут и крысы. Amen. Wo Müll da ist, dort sind auch die Ratten da. Ты знаешь, что от мыслей, из мыслей, weißt du, dass aus dem Gedanken, сегодня наука говорит, heute spricht davon die Wissenschaft, из мыслей, aus den Gedanken, рождаются болезни. 75% до 90%. Entstehen 75-90% Krankheiten. Не психических болезней, всех болезней. Nicht nur psychische, sondern alle Krankheiten entstehen dadurch. Все болезни. Alle Krankheiten. От 75 до 95. 75-90% der Krankheiten entstehen dadurch. Включая рак. Inklusive Krebs. Отсюда. Von hier. Неправильные мысли. Falsche Gedanken. Токсичные мысли. Giftige Gedanken. Мысли сомнений. Zweifelhafte Gedanken. Это все сажает иммунную систему. Macht das Immunsystem schwächer. Страхи, откуда они рождаются? Ängste, woher kommen die? От мыслей. Von den Gedanken. Откуда мысли? Und woher kommen die Gedanken? От новостей. Von den Nachrichten. Хочешь жить, не слушай новости. Willst du leben, höre keine Nachrichten. Ну, почти так. So ungefähr. Хочешь жить, читай Библию. Willst du leben, lese die Bibel. Amen. Amen. Сегодня народ запугали очень сильно. Heute hat man das Volk ziemlich in Schrecken gebracht. Да, вот это тот страх. Man hat ihm Angst eingejagt. Он сидит в костях у людей уже. Also das sitzt schon in den Knochen bei denen. Они не понимают, что делать. Sie begreifen nicht, was sie tun. Насколько сильно они на самом деле вредят людям. Wie stark sie den Menschen schaden damit. Общению людей, der normalen Gemeinschaft der Menschen. Знаешь, что неправильные мысли, они также разрушают отношения. Weißt du, auch die falschen Gedanken, sie zerstören auch die Beziehungen. Большинство браков разрушаются. Die meisten Ehen werden zerstört dadurch. Почему? Wieso? Неправильные мысли были. Falsche Gedanken. О твоем супруге. Falsche Gedanken über deinen Ehemann. Были такие мысли, поэтому пришли неправильные чувства. Es waren solche falschen Gedanken, deswegen kamen auch falsche Gefühle hervor. Amen. Amen. Мысли рождают чувства. Denn die Gedanken bringen die Gefühle zur Amen. Welt. Amen. Неправильные мысли. Und falsche Gedanken. Приносят неправильные чувства. Bringen falsche Gedanken, falsche Emotionen Кто-то und понимает Gefühle. Понимает эту цепочку? Versteht jemand diese Kette? И тогда, когда приходят неправильные чувства, und dann, wenn falsche Emotionen kommen, человек говорит, Gefühle, я его уже не люблю. Und dann sagt der Mensch, ich liebe ihn nicht я mehr. Ее не люблю. Ich liebe sie nicht mehr. Почему? Wieso nicht? Потому что ты запустил неправильные мысли. Weil du falsche Gedanken zugelassen hast. Вот здесь, в кочерышке, проблема. Hier in deinem Topf da oben. Amen. И поэтому так важно научиться говорить своим мыслям «нет». Deswegen ist es so wichtig, zu lernen, deinen Gedanken «nein» zu sagen. Знаешь, сегодня даже умные психологи, они начинают учить этому людей. Weißt du, heute fangen an, die klugen Psychologen, die Menschen zu lehren. Семейные психологи. Die Familienpsychologen. И я так рад, что они дошли до этого. Und ich bin so froh, dass sie das endlich einmal begriffen haben. Они видят эту беду. Denn sie sehen diesen Leid, что разрушается diesen Unglück, каждый второй брак сегодня. Dass jede zweite Ehe zerstört wird. Кто-то начинает бороться за это, слава Богу. Jemand fängt, Gott sei Dank, dafür zu kämpfen. И мы здесь люди, которые всегда будем бороться за брак. Und wir sind auch solche Menschen hier, die immer für eine Ehe beten, kämpfen werden. И мы учим этому. Und wir bringen das auch den Menschen bei. И нужно говорить своим мыслям стоп. Man muss lernen, seinen Gedanken Stopp zu sagen. Ты должен сказать своим мыслям, вот ты чувствуешь, мысль пошла. Also du fühlst, dass ein Gedanke dich hier, zu dir jetzt kommt. Таракан побежал. Plötzlich läuft diese Kakerlake. Ты говоришь стоп. Und du sagst Stopp. Stopp. Du sagst Stopp. Stopp. Stopp. Мои мысли говорят мне неправильные чувства. Meine Gedanken geben mir falsche Gefühle. Stopp. Stopp. Stopp и stopp. Stopp und stopp. Я решаю. Ich beschließe oder ich entscheide. Ich entscheide, welche Gedanken ich habe. Вот это надо осознанно проговаривать даже вслух. Das sollte man sogar bewusst laut aussprechen. Чтобы изменить свои чувства. Um seine Gefühle zu verändern. Ты можешь их изменить вот так вот. Die kannst du einfach so lösen und verändern. Кто-то понимает меня? Jemand versteht mich hier? Об этом так нужно много говорить. Und man sollte so viel darüber reden. И Павел объясняет нам. Und der Paulus erklärt uns. Обновляйтесь в разуме своем. Ihr sollt euch erneuern in eurem Verstand. Amen. Amen. Об этом нужно много говорить, друзья. Davon sollten wir, Freunde, sehr viel reden. Я думаю, что мы сегодня уже закончим. Ich denke, wir kommen jetzt langsam zum Schluss heute. Но будем еще молиться. Aber wir werden noch beten. И будем продолжать об этом говорить. Und wir werden weiter darüber reden. Знаешь, так очень-очень сложно людям говорить о том, что нужно думать. Weißt du, es ist so schwierig, den Menschen immer wieder zu sagen, dass sie denken sollen. Да, потому что они воспринимают это на личный счет, типа, что я дурак. Denn sie nehmen das sehr persönlich und sagen, bin ich jetzt ein Dummkopf? Natürlich nicht. Нет, конечно. Natürlich nicht. Но очень важно понимать, что ты и я, мы нуждаемся в этом. Aber es ist so wichtig zu verstehen, dass du und ich das unbedingt brauchen. Zu lernen, auf seine Gedanken zu achten. Seine Gedanken zu stoppen. 5 Minuten просто ни о чем не думать. 5 Minuten einfach über nichts nachdenken. Это называется осознанная жизнь. Das heißt auch ein achtsames, bewusstes Leben. Проверять свои мысли. Seine Gedanken zu prüfen. Павел говорит, исследуйте самих себя. Der Paulus sagt, ihr sollt euch selbst erforschen. Исследуйте самих себя. Ihr sollt euch selbst erforschen. Но это так сложно. Aber es ist so kompliziert. Гораздо лучше 50 видео в ТикТоке посмотреть. Es ist wesentlich schöner, 50 TikTok-Videos anzuschauen. Точно, это легче. Ja, es ist tatsächlich einfacher und leichter. Но ты знаешь, что от этого человек тупеет. Aber weißt du, davon wird der Mensch einfach nur dümmer. Это факт. Das ist die Tatsache. В США сделали опрос. In USA hat man eine Umfrage gestartet. И выяснили, что от 8 до 14 лет. Und man hat herausgestellt, dass von 18 bis 14 Jahre дети, это фактически дети, das sind, praktisch Kinder. Проводят 6 часов в медиа консуме. То есть они потребляют медиа. Sie konsumieren 6 Stunden Social Media. От 14 до 18 täglich. Лет. Und ab 14 bis 18 Jahre. Это 8 часов в день. Das sind 8 Stunden am Tag. Sogar manchmal mehr. Знаешь, о чем это говорит? Weißt du, wovon das spricht? Что общество, следующее поколение, dass die nächste Gesellschaft, also die nächste Generation, это будет поколение, которое не умеет думать вообще. Das wird eine Generation sein, die absolut unfähig ist, nachzudenken. И это страшно. Und das ist schrecklich. Потому что та же наука говорит, что любой от медиаконсум. Sogar die Wissenschaft sagt, dass jeglicher Konsum, wenn der Mensch in Social Media rumsitzt, sein Verstand degradiert. Das ist eine Tatsache. Das habe ich nicht herausgefunden, sondern das kannst du selber hören. Diejenigen, die das, den Verstand, das Gehirn untersuchen, das entwickelt sie nicht weiter, sondern das degradiert. Ich denke, Господи, куда мы идем? Und ich denke mir so, Herr, wo gehen wir hin? Они бы даже если бы хотели, у них нету времени для того, чтобы просто нормально общаться. Und auch wenn sie wollen würden, sie haben nicht einmal Zeit, sich normal zu unterhalten. У них вот Handy, все. Sie haben doch ihr Handy immer vor ihrem Gesicht. И вот это постоянное туда. Und ständig dieses Handy. А рядом проходит жизнь. Und bei ihnen neben dran geht das Leben an Настоящая ihnen vorbei. Жизнь. Das echte Leben. Прогулки. Спаziergänge, друзья, Freunde, Sport, семья, Familie. Это все проходит мимо. Das geht an ihnen alles vorbei. Но вот здесь его жизнь. Aber hier ist sein Leben. Виртуальное. Sein virtuelles Leben. Это разрушает. Das zerstört. Поэтому мы говорим, давайте думать. Deswegen reden wir auch davon, wir sollen anfangen nachzudenken. Мы говорим, давайте общаться. Wenn wir sagen, komm, lass uns Gemeinschaft haben. Мы говорим, давайте строить отношения. Wenn wir sagen, lass uns Beziehungen bauen. Это и есть то, что развивает нас. Das ist das, was uns weiterentwickelt. И спасает нас. Und rettet uns auch. Спасает нас. Es rettet uns. Halleluja. Halleluja. Спасибо тебе, Господь. Danke dir, Herr. За твою милость к нам. Für deine Gnade zu uns. Что ты любишь нас. Dass du uns liebst. Что ты даешь нам слово свое. Dass du uns dein Wort gibst. И что мы люди, которые вырвались из лжи. Und dass wir die Menschen sind, die aus der Lüge rausgekommen sind. Из этой лжи. Rausgebrochen aus dieser Lüge. Мы познали тебя, Господь. Wir haben dich erkannt, Herr. И ты подарил нам откровение. Und du hast uns die Offenbarungen geschenkt. Ты дал нам Духа истины. Du hast uns den Geist der Wahrheit gegeben. Спасибо, Дух Святой. Danke dir, Heiliger Geist. Ты ведешь нас в истину. Du führst uns zur Wahrheit. Выводишь нас из тьмы. Du führst uns aus der Dunkelheit heraus. И развиваешь наш разум. Und entwickelst unseren Verstand weiter. Мы все встанем. Lass uns bitte alle aufstehen. Ты развиваешь наш дух, Господь. Du entwickelst unseren Verstand, deinen Geist. Du entwickelst unseren Glauben weiter. Ты развиваешь наш разум. Du entwickelst unseren Verstand weiter. Открывай нам разум, Господь. Öffne unseren Verstand, bitte, Herr. Чтобы понимать тебя. Um dich verstehen zu können. Понимать то безграничное. Um diese Grenzenlosigkeit zu verstehen. Скажи, Господь. Sag mit mir, Herr. Скажи, Господь. Sag mit mir, Herr. Ты источник мудрости. Du bist die Quelle der Wahrheit, der Weisheit. Ты источник моей мудрости. Du bist meine Quelle der Weisheit. Позволь мне иметь мудрость. Erlaube mir, die Weisheit zu haben. Расширь пределы мои. Erweitere meine Gebiete. О, если бы ты благословил меня. Oh, wenn du mich segnen würdest. И расширил пределы моего würdest разума. Meine Gebiete des Verstandes erweitern. Открой мой разум, Господь. Herr, öffne mein Verstand. Я открываю его для тебя. Und ich öffne ihn für dich. Говорю, спасибо, Бог. Und sage dir, Gott, danke dir. То, что есть мудрость. Dass Weisheit da ist. Есть истина. Dass die Wahrheit existiert. Она рядом со мной. Sie ist bei mir. Она внутри меня. Sie ist in mir innen. Благодарю тебя. Und ich danke dir. Дух Святой. Heiliger Geist. Дух истины. Der Geist der Wahrheit. Спасибо тебе. Danke dir. Halleluja. Спасибо, драгоценный дух. Danke dir, unser wertvoller Heiliger Geist. Спасибо, милый папочка. Danke dir, unser gnädiger Papa. Спасибо, Иисус. Danke dir, Jesus. Иисус. Danke dir, Jesus. Иисус, драгоценный. Danke dir, unser lieber Jesus. Мы сейчас помолимся еще за одну вещь. Wir werden jetzt noch für eine Sache beten. Да, пожалуйста, включите. Bitte schalte das ein. Картиночку. Das ist ein Bild. Вы помните пастор Бастиан Деккер, он был у нас. Ihr könnt euch an den Pastor Bastian Decker erinnern. И он рассказывал нам про эту акцию. Er hat erzählt uns über diese Aktion. Go-Mond. Go-Mond. Речь о том, чтобы молиться за одного или до пяти человек ты можешь иметь, за которых ты будешь молиться в мае месяце. Die Rede ist davon, dass du für 1 bis 5 Menschen betest im Monat Mai. Просто назови 1, 2, 3, 4, 5 имен. Nenne einfach jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Namen. Сам себе. Für sich selbst. И постоянно молись в месяце мая. Und bete den ganzen Mai durch für diese Menschen. За этих людей. Ja. И будь открытым к действию, хорошо? Und sei offen für die Handlung. К какому-то действию. Für eine Handlung. Потому что когда ты будешь молиться, denn wenn du anfängst zu beten, у тебя появится мысль, du wirst Gedanken bekommen, что-то сделать, etwas zu tun. Например, написать ему просто сообщение по WhatsApp. Vielleicht zum Beispiel eine Nachricht in WhatsApp ihm zu schreiben. Да, может быть, пригласить его на чашку кофе. Oder vielleicht ihn einladen zum Kaffee. Ну, если не в ресторан, сейчас закрыто, к себе weil домой. Weil Restaurants sind ja zu, aber zu sich vielleicht nach Hause einzuladen. Или в какую-нибудь Бекерай, я не знаю, открыто или нет. Oder Bäckerei, ob sie offen sind oder вот nicht. Что-то нужно будет сделать. Also okay? Etwas musst du tun. Но это ты сам решишь. Aber das musst du selbst entscheiden. И это придет к тебе во время молитвы. Das wird dir während des Gebetes zu dir kommen. Хорошо? Okay? И мы сейчас помолимся уже за пару людей. Wir werden schon jetzt für ein paar Menschen beten. Okay, назови okay? себе вот 1-2 имени хотя бы. Nenne für dich wenigstens 1-2 Namen. И в этом смысл этой акции. Und das ist der Sinn von dieser Aktion. Schreibe dir bis zu 5 Leute auf, bete für deine MY5, erzähle ihnen von Jesus. Спасибо тебе, папочка. Danke dir, Papa. Что кроме нас ты дал нам еще людей. Dass außer uns du uns die Menschen gegeben hast. Которые еще не знают тебя, Господь. Die dich noch nicht kennen, Herr. Иисус, мы молимся за них. Jesus, wir beten für sie. Называй эти имена. Nenne jetzt ihre Namen. Дух Святой. Heiliger Geist. Услышь о них сейчас. Bitte höre ihre Namen. Я призываю твою благодать на них. Ich rufe deine Gnade über sie aus. Пусть твоя истина коснется их. Deine Wahrheit soll sie berühren. И когда я буду говорить им. Und wenn ich ihre Namen aussprechen werde, wenn ich mit ihnen reden werde, bitte gebe mir die richtigen Worte ein. Нужное действие для этих людей. Richtige Handlung für diese Menschen. Спасибо тебе, папочка. Danke dir, Papa. За этих людей. Für diese Menschen. Я провозглашаю власть Божию. Ich rufe über ihr Leben die, в этих, die Macht Gottes über в sie этих aus. Людей. In diese Menschen во имя hinein. Иисуса Христа. Im Namen Jesus Christus. Дьявол, ты не имеешь власти над этими людьми. Teufel, du hast keine Macht über diese Menschen. Они принадлежат Иисусу. Sie gehören Jesus Christus. Благодарю тебя, Господь. Ich danke dir, Herr. Ты спаситель. Du bist ein Retter. Ты открывающийся. Du bist derjenige, der sich uns offenbart. Ты дающий свет. Du bist derjenige, der Licht gibt. В жизнь этих людей. In das Leben von diesen Menschen. Во имя Иисуса мы молились. Im Namen Jesu haben wir gebetet. И все сказали. Und alle sagen. Все сказали. Und alle sagen gemeinsam. Подари Господу большую славу. Gib dem Herrn eine große Ehre. Amen.